der Blick. Also jetzt nicht nur die Bedingungen alleine so Flugblätter verteilen oder so, sondern eben mal gesamtheitlich die Leute dazu zu kriegen, mal aus diesem Callcenter rauszutreten im Geiste und mal drauf zu gucken, was passiert denn hier eigentlich überhaupt noch? Ja? Also was ist Arbeit, was ist Arbeitswert, was kriege ich dafür, aber was gebe ich davon von mir und was gebe ich auch, also ich meine, wenn ich, also ich denke mir, ich bin jemand, der ziemlich gut bei Klappe ist, aber wenn ich mir überlege, ich sitze zu Hause am Telefon und nenne meinen Aliasnamen oder rufe versehentlich irgendwo an und habe schon diesen Singsang in der Stimme, den du dann die Leier hast und sag nicht mehr Birgit, sondern sag Tanja Scholz und ich erschrecke mich tödlich, ja. Und dann denke ich, was passiert da mit mir? Das ist so eine, also ich würde sagen, fast Gehirnwäsche, die dann irgendwie passiert, ja. Und am Anfang habe ich irgendwie gedacht, ja, ich gehe da rein, ziehe mein Jäckchen aus, setze mich hin, danach ziehe ich mein Jäckchen wieder an. Und also ich habe mich erstmal auch als sehr souverän dann selber, also wie man sich so falsch einschätzen kann. Ja. Und das irgendwie auch den Leuten mal vor Augen zu machen. Oder das, was du gesagt hast, eben diese kleinen Sabotageakte, eben aus diesem kindlichen Trotzverhalten rauszuholen, eben zu sagen, okay, ich lasse den Kunden weiterlaufen, dann zählt es als Arbeitszeit, raucht da draußen eine und habe die Internetseite drüber, damit keiner sieht, dass der Kunde noch offen ist und damit es keiner merkt. Ja. Und zu sagen, sag mal, kann das eigentlich sein, dass ich mich auf so einem Niveau einlasse? Also so verhandle ich nicht mehr mit meinem Sohn. Also er kotzt mir für die Füße und sagt, klar, was Sache ist. Und in diesem Arbeitsverhältnis nehme ich dann selber schon irgendwelche kindlichen Marotten an, um eben meine Zigarette fertig rauchen zu können oder eben außerhalb der 5-Minuten-Pause noch schnell aufs Klo zu gehen, ohne danach nachher am Ende, wenn ich die ganzen 5-Minuten-Pausen zusammen wieder 3 Stunden länger machen muss. Ja? Also und dann eben zu sagen, sag mal, so krank bin ich jetzt schon in diesem Arbeitsverhältnis, dass ich mich auf so ein Niveau runterlasse und ich eben sage, Entschuldigung, oder wir durften keine Getränke am Arbeitsplatz haben. Telefonier mal 8 Stunden ohne was zu trinken. Und wenn du aufgestanden bist zum Wasserständer, musstest du die Pause anklopfen. Und alles, was du an Pause hast, musst du hinterher nacharbeiten. Ja? Und irgendwann nimmst du das als so selbstverständlich an. Ja? Also wenn du in so einer Maschinerie drin sitzt. Und ein Student von mir, der hat vorher BWL studiert, der hat es geschmissen, weil er halt Kohlesorgen hatte. Und wenn ich mir den jetzt angucke, der hat jetzt Teamleiterposten. Und ich gucke mir an und denke mir, oh Alex, vorher hast du mit uns noch gewettet und jetzt machst du hier selber auf die TBs, Telefonberater, so heißen die, den Druck von wegen Quote. Mhm. Und dann denke ich mir, wie sehr kann man die Menschen da manipulieren? Wenn man gibt es bei euch, sowas wie Betriebsrat, Personal, es geht um irgendjemanden, der darauf achtet, dass man die arbeitsgesetzlichen Bestimmungen einhält. Nee, also es soll normalerweise eine arbeitsgesetzliche Bestimmung ist zum Beispiel, dass du Recht hast auf 2 Tage Urlaub. Unsere Firma sagt, es gibt nur einen. Also bei Umzug oder so. Und mich haben sie halt gearscht, weil ich halt nicht aufgepasst habe. Ich trottel, ich habe gekündigt und für mich war das eben noch so, dass ich gesagt habe, mündliche Kündigungen sind rechtsgültig. Und habe halt gesagt, hier Katja, ich kündige, merke dir das Datum, ich beziehe mich von der Kündigungsfrist drauf. Seit 2001 gelten nur noch schriftliche Kündigungen und damit müsste ich halt dann wieder länger arbeiten. Also die haben gute Rechtsanwälte hinten drin, weil die Fluktuationen so hoch sind. Und wenn du nicht aufpasst, also die wenigsten, sag ich mal, sind so clever und sagen das dann einfach. Also wir hatten einen, das war jetzt, der ist halt auch schon älter, hat keinen Job mehr gekriegt, hatte selber aber Jura studiert und das fand ich die bodenlose Frechheit schlechthin. Eine ehrliche Haut ohne Ende, hat was im Kopf gehabt, hat bei RTL gearbeitet in irgendeiner Position und so. Und da wurden die Umstellungszeiten, wenn man also innerhalb von 50 Sekunden eine Umstellung hatte, hat der Teamleiter gesagt, es kann nicht sein, du hast getürkt. Ja. Und hat halt offen zu dem Mitarbeiter gesagt, das wäre Betrug. Und dann hat er halt gemeint, wenn du nicht weißt, was Betrug ist, dann nimm den Mund nicht so voll. Und dann meinte er, Betrug, also dann hat er ihn erstmal aufgeklärt und hat gesagt, Betrug ist, wenn der eigene Vorteil im Vordergrund steht. Und dann hat er gemeint, den habe ich hier nicht. Und der vom Callcenter meinte dann wieder sowas. Und er meint, wenn du das nochmal zu mir sagst, dann sehen wir uns vom Arbeitsgericht wieder. Aber das sind Ausnahmepersönlichkeiten. Die meisten sagen, nee, glauben Sie mir, bitte, bitte. Ja.